Nach geltendem EU-Recht hätte die Bundesregierung bereits Anfang Mai die Liste der Agrarsubventionsempfänger mit Namen, Anschrift und Höhe der Zuwendung veröffentlichen müssen. Dass dies mit 6-wöchiger Verspätung und unvollständig geschieht, ist auf ein juristisches Tauziehen zurückzuführen. Der Freistaat Bayern weigert sich bis heute, Bauern und Betriebe, die Geld aus Brüssel erhalten, im Internet zu veröffentlichen. Nachdem Verwaltungsgerichte zu widersprüchlichen Ergebnissen gekommen waren, hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner die Auflistung zunächst gestoppt. Den Vorwurf, dass dies nur zum Schutz von Großbetrieben und Konzernen geschehen sei, weist Ilse Aigner allerdings zurück. Mich hat keiner von den Großsubventionsempfängern irgendwie angesprochen, aber die Kleinen im Wesentlichen. Auch der Deutsche Bauernverband wehrt sich dagegen, dass die Namen der Empfänger veröffentlicht werden. Befürchtet wird eine Neiddebatte im Wahljahr. Auch andere Branchen erhielten Subventionen, heißt es. Bayern begründet seine Weigerung, Ross und Reiter zu nennen, mit einem noch ausstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Ein hessisches Gericht hatte entschieden, dass gerade kleine Bauern um ihren Ruf fürchten müssen, wenn ihre Daten im Internet stehen. Auf dieses Urteil hatte sich auch Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner berufen, um die Veröffentlichung zunächst herauszuzögern. Also die kleinen Bauern sind da mit Sicherheit nicht begeistert, weil hier auch, wenn sie einen Namen veröffentlichen in einem kleinen Ort, jeder sofort weiß, wer da gemeint ist. Deshalb war für mich eigentlich schon auch wichtig, nochmal die Frage zu stellen, ob der Grund für die Zahlungen auch etwas transparenter dargestellt werden könnte. Jetzt aber, da ein Gericht aus Baden-Württemberg die Veröffentlichung für unbedenklich erklärt hat, hat Ilse Aigner auch Bayern aufgefordert, es den anderen Bundesländern gleich zu tun. Im bayerischen Landwirtschaftsministerium hat man bereits abgewunken. Kritiker vermuten, dass hinter der ablehnenden Haltung weniger der Schutz kleiner Bauern und ihrer Dorfgemeinschaften steht, sondern die Tatsache, dass der allergrößte Teil der EU-Agrarsubventionen von Großbetrieben und Konzernen kassiert wird, die gut auf das Geld verzichten könnten. Rund 5 Milliarden Euro allein an Direktzahlungen erhält Deutschlands Landwirtschaft jährlich aus Brüssel. Begründet wird dies damit, dass es gilt, Kleinbetriebe und eine bäuerlich geprägte Kulturlandschaft zu erhalten. In einzelnen Bundesländern sind allerdings im Vorfeld schon Listen veröffentlicht worden, die darauf schließen lassen, dass bei den Kleinbauern nur ein Bruchteil des Geldes ankommt. Zu den Großunternehmen, die Millionenbeträge erhalten, gehören demnach Konzerne wie Südzucker oder Nordmilch. Der Energieriese RWE soll jährlich mehr als 500.000 Euro für die Bewirtschaftung seiner Flächen erhalten. Auch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen streicht über 200.000 Euro jährlich ein. Die Veröffentlichung der Empfänger im Internet könnte auch zutage bringen, dass in Ostdeutschland vor allem Großbetriebe profitieren, die ebenfalls bis zu 500.000 Euro jährlich aus Brüssel erhalten. Kleine Bauern etwa in Baden-Württemberg dagegen mit Beträgen von wenigen 100 Euro auskommen müssen. Auch die Subventionierung großer Landgüter von Adelsfamilien dürfte thematisiert werden. Verbraucherschutzorganisationen haben die Veröffentlichung bereits begrüßt. Auch die Grünen im Bundestag befürworten die Auflistung im Internet als Akt der Transparenz, der schwarze Schafe entlarven wird.